Gangster Rapper / Visionär, die Geld Paletten paar Kilo schwer, vom Tellerwäscher zum Millionär, als Selbstdarsteller wie Charlie Sheen macht Welle, wenn er im Speedboat fährt, die Welt verändern ist viel zu schwer, kauf Pelz, verändert dein Stil und klär paar Bitches in der royalen Suite. Ich zeig mittels Pump-Action Präsenz, Bitches haben schon seit Jahren das Hallo-Boss durch Schwanzlecken ersetzt, yeah. Ich gebe Summen im Wert von einem Einfamilienhaus für Leder des Maybach Innenraums oder Designerstiefel aus und bang im Konzertsaal, Bräute, wird es nicht Sarah oder Mara oder Clara, dann wird's Kala wie zur Herbstzeit Bäume. Deine Freunde sind Kiffer und in der Mehrzahl Leute, die die Wende beschreiben wie ein DDR-Zeitzeuge. Mach mich auf Nobelpuff-Betreiber, du bist Modeschmuckdesigner und bald tot stellst du noch einmal deinen Opel zu meinem Maybach. Ich tret dir so oft aufs Maul, meine Versace-Sneakers sind auf jedem deiner Ausweisfotos mit drauf. Ich bin für jeden Motherfucker hier im Game und Zerstörer, mit dem Lauf der Gun in deinem Mund als Resonanzkörper. Schluckst du Hero-Junk-Körper, Holz wie Emo-Punk-Hörer, doch ich bin eiskalt wie in Rio de Janeiro, Slums-Mörder. Ich bin der Beste, zerfetzt per Messer, Set-Stresser, Rapper, die hetzen im Netz und auf Battle-Tracks, killt sie wie James Bond. Browning an der Hüfte, nenn mich James Bond. Supercars und Bitches, nenn mich James Bond. Ich mach maximal Rendite, meine Yacht, die beim Anleger liegt wie Aktienpapiere, wirkt wie ein Flaggschiff der Marine, nenn mich El Capone. Ich brachte es als Don zu nem Imperium, Konkurrenz verschwand stets mit Betonschuhen im Meeresgrund. Guck, ich könnte mir, wenn ich Bock hätte, selbst einblasen, doch ich türme lieber bis zur Loftdecke Geldscheinstapel. Ich hab reichlich Bitches, sah wie ein Weiber-Internat und verteil Pimpslaps für den Feder, den Schirm im Kai Pirinha Glas. Ich brauch nicht mal zu reden, jeder tut das, was ich möchte. Wenn ich will, mäht mein Hund den Rasen und mein Butler bringt Stöckchen. Das ist die Kaiseraura. Meine Macht hat ein Wirkungsfeld, das Mensch und Tier überspannt wie ein Dach von nem Zirkuszelt. Ich wurde reich mit paar Wordplays, doch meine Jungs bringen immer noch Crack in die Streets wie ein Earthquake. Ich roll über eure roten Sneakers mit meinen Cadillac-Felgen. Ihr Modeschwuchteln habt mehr Fetische als Fantasy-Welten. Ich bin für jeden Motherfucker hier im Game und Zerstörer, mit dem Lauf der Gun in deinem Mund als Resonanzkörper. Schluckst du Hero-Junk-Körper, Holz wie Emo-Punk-Hörer, doch ich bin eiskalt wie in Rio de Janeiro, Slums-Mörder. Ich bin der Pest.